Anlässlich des 52. Jahrestages des Arbeitsbeginns des Genossen Kim Jong-il im Tetgat der Partei der Arbeit Koreas gab es am 19. Juni im Hafen Chongjin eine feierliche Veranstaltung der Besatzung des Schiffes unter kambodschanischer Staatsflagge überbreitet. Hier wurde ein Brief an Genossen Kim Jong-un verabschiedet.